Erster, ein armer Mann ist sehr traurig. Er betet zu Gott. Zweiter, Gott, bitte hör mein Gebet. Hör mein Rufen. Dritter, schau mich an. Ich habe Angst. Bitte antworte mir schnell. Vierter, mein Leben geht schnell vorbei wie Rauch. Meine Knochen brennen. Fünfter, mein Herz ist trocken wie Gras. Ich vergesse mein Essen. Sechster, ich weine laut. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Siebter, ich bin allein wie ein Vogel in der Wüste. Achter, ich kann nicht schlafen. Ich bin einsam auf dem Dach. Neunter, meine Feinde sagen böse Dinge. Sie lachen über mich. Zehnter, ich esse Asche wie Brot. Ich weine in mein Getränk. Elfter, du bist böse auf mich. Du hast mich weggeworfen. Zwölfter, mein Leben ist wie ein Schatten. Ich werde trocken wie Gras. Dreizehnter, aber du, Gott, bleibst für immer. Alle kennen deinen Namen. Vierzehnter, du wirst Zion helfen. Jetzt ist die Zeit dafür da. Fünfzehnter, deine Diener lieben die Stadt. Sie sind traurig über den Schutt. Sechzehnter, alle Völker werden Gott ehren. Alle Könige sehen seine Macht. Siebzehnter, Gott baut die Stadt Zion wieder auf. Er zeigt seine Herrlichkeit. Achtzehnter, er hört das Gebet der Armen. Er hilft ihnen gern. Neunzehnter, schreibt das für die Kinder auf. Neue Menschen sollen Gott loben. Zwanzigster, Gott schaut vom Himmel auf die Erde. Er sieht uns. 21. Er hört die Gefangenen. Er macht sie frei vom Tod. 22. Die Menschen erzählen in Zion von Gott. Sie loben ihn. 23. Viele Völker kommen zusammen. Sie wollen Gott dienen. 24. Gott hat mich schwach gemacht. Mein Leben ist kurz. 25. Ich sage, mein Gott, lass mich leben. Du lebst ewig. 26. Du hast die Erde gemacht. Der Himmel ist dein Werk. 27. Die Welt geht kaputt. Aber du bleibst da. Alles wird alt. 28. Du bleibst immer gleich. Dein Leben endet nie. 29. Die Kinder deiner Diener leben sicher. Ihre Familien bleiben bei dir.